gibt noch immer in der deutschen Sprache manches Wort, das keiner versteht. Das eine will ich heute schnell erklären, denn das Wort ist up to date. Wenn ein Flugzeug hoch am Himmel einen Salto schlägt, sowas nennt man Capriole. Wenn ein Mädchen ein modernes Doppelhütchen trägt, sowas nennt man Capriole. Wenn der Chef mit seiner Sekretärin tanzen geht, sowas nennt man Capriole. Wenn die Tobis eines Tages einen Stummfilm dreht, sowas nennt man Capriole. Kurz und gut, wenn man tut, was die anderen seltsam finden, ist am Ort dieses Wort. Um das Ganze zu begründen, wenn ein Fuchs dort so wie dieser aus dem Rahmen fällt, sowas nennt man Capriole. Und in jedem Lande dieser höchst vertreten Welt macht denn jeder mal, ganz bestimmt einmal, ganz verstohlen Capriole.